Das Quartett von Manuel Vázquez Montalbán. Aus dem Spanischen von Teres Moser. Hörspielbearbeitung Matthias Kunkel. Ich bin nicht der, der ich zu sein scheine. Ich weiß nicht warum. Aber seit meiner Kindheit, seit ich mich auf das Abitur vorbereitete, sage ich mir immer wieder Sätze mit dem Verb sein vor. Wie Grammatikbeispiele, an die ich mich noch auswendig erinnere. Ich bin der, der ich bin. Ich bin nicht der, der ich zu sein scheine. Die wenigen Menschen, die mich gut kennen, oder besser, die wenigen, die mich möglicherweise gut kennen könnten, wissen, dass ich sie hin und wieder mit feststehenden Ausrufen überrasche, die gleichsam der Refrain meines Unterbewusstseins sind. Zum Beispiel, ich bin nicht der, der ich zu sein scheine. Oder auch, was soll man zum unerschütterlichen Kampf der algerischen Kommunisten sagen? Sie waren gute Freunde, nicht wahr? Sehr gute Freunde. Ja. Ja, Freundschaft ist unbezahlbar. Mit seinem Finger fährt der Inspektor über die üppigen Verzierungen meiner venezianischen Kandelaber. Waren Sie auch Geschäftspartner? Eigentlich nicht. Aber wir waren alle eng miteinander verbunden. Manchmal benötigten sie mich als Dekorateur oder als Innenausstatter. Vor allem Carlotta, die einen Antiquitätenladen hatte. Und Modulel, der Architekt ist. Das kann ich mir vorstellen. Man sieht, dass sie Geschmack und Geld haben. Du bist mir schon während des Besuchs in Abu Simbel aufgefallen. Du erinnerst mich an Anubis. Ich habe kein Auge von dir gelassen. Du schenkst den Geschichten von Anubis immer mehr Aufmerksamkeit als den anderen. Carlotta hätte die Ophelia aus einem Traum von einer Botticelli-haften Betrunkenen sein können. In einem Kleid bestückt mit leuchtenden und zugleich welken Blumen. Im Gegensatz zur Blässe ihres ruhigen Gesichts, deren Farbe an den Frühling erinnerte. Louise wirkte an ihrer Seite als schöner Südländer, dunkel und markant, mit großen, schwarzen Augen, starkem Bartwuchs, das Haar ein wenig gelockt, ein wenig zerzaust. Von beiden jedoch ging die gleiche Gelassenheit aus, so als würden sie sich in Zeitlupe bewegen. Pippa und Modulel versuchten zwar ihre Bewegungen nachzuahmen, aber es gelang ihnen nicht. Modulel war muskulös gebaut und Pippa wie ein getauftes Stück Fleisch, ein träges Gewässer in Erwartung aller möglichen Schiffe. Carlotta versuchte während der restlichen Ägyptenreise, mich an das Quartett zu binden und mir kleine gelbe Blumen ins Haar zu stecken, die sie an den Ufern des Nils fand. Sie tat es behutsam, wie jemand, der eine außergewöhnliche Blume richtig zur Geltung bringen will. Aber nur mit Geld allein lässt es sich nicht so einrichten. Und auch nicht reisen, wie Sie und Ihre vier Freunde gereist sind. Reisen ist eine Kunst. Wissen Sie, wohin ich fahren würde, wenn ich im Lotto gewinnen würde? Nach Burma. Nach Burma? Ja, nach Burma. Und alles wegen eines Films, den ich als Junge gesehen habe. Sie sind doch mehr oder weniger mein Jahrgang. Erinnern Sie sich nicht an Der Held von Burma mit Errol Flynn? Ich erinnere mich an ihn als einen Film voller Heldentaten und Moskitos. Moskitos, die genauso grausam waren wie die in Murano. Auf Carlottas bleicher Haut. Kauf dir dieses Schachspiel, es ist wunderschön. Es war ein riesiges Schachbrett aus Glas, das man als Tisch hätte benutzen können. Carlotta malte sich Schachpartien zwischen den Vieren aus. 2 gegen 2 und ich als Schiedsrichter. Eine Rolle, die sie mir bei sämtlichen Treffen des Quartetts zugeteilt hatte. Ich sollte Spiegel ihrer Wortspiele und Gesten sein. Nicht zu glauben, dass du ein Einzelkind bist. Manchmal wollten Carlotta und Pippa, vor allem Carlotta, dass ich sie beim Einkaufen begleitete. Es scheint, als wärst du mit Mädchen groß geworden. Du weißt ganz genau, was einer Frau gut steht. Pippa versuchte, ihre eigene Unverwechselbarkeit herauszustreichen. Sie fand Gefallen daran, ihr rechtes Bein und die rosigen Brüste ihrer üppigen, rothaarigen Gestalt zur Schau zu stellen. Wie eine nordamerikanische Hure, die gerade auf einem Marinestützpunkt in Polynesien eingetroffen ist. Statt dich als Isadora Duncan zu verkleiden, solltest du dich lieber wie Rita Hayworth anziehen. Sie beachtete meinen Rat gerade genug, um ihn nicht ganz zu übergehen. Modulel ist, auch wenn es nicht so aussieht, sehr eifersüchtig. Sie leben ganz allein in diesem großen Haus. Jeden Morgen kommt eine Haushaltshilfe. Und mein Sekretär und Buchhalter fast jeden Nachmittag. Sie wissen nicht, wie ich Sie beneide. Nicht immer, nicht immer. Aber manchmal ist die Unabhängigkeit eines Junggesellen nicht mit Gold aufzuwiegen. Sie haben mir gesagt, dass Sie allein leben, seit Ihre Frau Mutter gestorben ist. Das habe ich ihm nicht gesagt. Aber er weiß es. Eine Mutter ist eine Mutter. Es gibt etwas Unzerstörbares, das Kinder an ihre Mutter bindet. Die Nabelschnur, sage ich immer. Mitunter betrachte ich meine Kinder und meine Frau und sage mir, ich bin zu viel. Ich weiß, dass sie mich auch lieben, aber es ist nicht das Gleiche, stimmt's? Es ist nicht das Gleiche. Nein, es ist nicht das Gleiche. Warum glauben Sie, haben Ihre Freunde keine Kinder? Ist doch merkwürdig. Weder das eine noch das andere Paar. Vielleicht, weil Sie Egoisten sind? Sie sind sehr intelligent. 1:0. 1:0. Sehr gut, sehr gut. Doch, Kinder entschädigen einen, aber entschädigt sie das Leben, das wir ihnen schenken? Diese Geschöpfe sind durch deine Schuld auf der Welt. Sie haben nicht darum gebeten, geboren zu werden. Ich weiß, der Gedanke ist sehr seltsam. Nicht besonders väterlich. Ob sich Carlottas Eltern wohl das Ende ihrer Tochter so hätten träumen lassen? Ein so grausames Ende. Den Tod im Wasser gefunden. Wie Ophelia. Ein Verbrechen, Senor Bentos. Sie ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Das Wort Verbrechen war neu. Mein Knochengerüst richtete sich wieder in meinem Körper ein, sodass ich die nötige Spannkraft aufbrachte, die dieses Wort aus Dabilas Mund hervorrufen musste. Ein Verbrechen? Ein Verbrechen. Blitzartig überschlug ich, wie viel ich über Carlottas Tod wissen konnte. Meine Gespräche mit Luis, Pippa und Modolell, was in den Zeitungen gestanden hatte. Nicht viel. Aber genug, um daraus zu folgern, dass Carlottas Ciorana im Teich eines Landguts ertrunken war, das ihren Eltern gehörte und ein paar Kilometer außerhalb von Lereda lag. Ein unseliger Unfall, dessen Auslöser ein Schwindelanfall aufgrund der Schwangerschaft gewesen sein mochte, die bei der Autopsie der Leiche ans Licht gekommen war. Ich hatte im Geist eine knappe herkömmliche Kurznachricht verfasst und von dieser rührte die Bestürzung, die sich auf meinem Gesicht und meinem Körper spiegelte. Wer kann jemanden in einem Teich auf einem voll bewirtschafteten Gut umbringen? Kennen Sie Canfiorana? Ich war ein paar Mal auf Einladung Carlottas und ihres Mannes dort gewesen. Sie fuhren gelegentlich hin. Ein sehr schöner Flecken Erde. Ein bisschen heruntergekommen, was die Wohngebäude angeht, aber voll bewirtschaftet. Jeder Flecken Erde ist schlecht zum Sterben, Senor Bentos. Aber vermutlich starb Ihre Freundin gar nicht im Teich. Die Autopsie hat ergeben, dass sie zwar ertrank, aber nicht im Teich. Das Wasser in den Lungen war seifig, Wasser aus einer Badewanne, Senor Bentos. Carlotta wurde in einer Badewanne ertränkt und dann zum Teich geschafft. Weiß Luis das? Er weiß es. Und morgen steht es in allen Zeitungen. Mein erster Gedanke war, was ich Luis sagen sollte, wenn ich ihn treffe. Im Falle einer Begegnung mit Pippa und Modelell war es einfach wechselseitige Verblüffung, aber Luis Auge in Auge gegenüberzutreten war schwieriger. Zum Gefühl des Schmerzes musste sich jetzt empörtes Erstaunen gesellen. Wer konnte etwas so Bestialisches tun? Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Wussten Sie, dass Ihre Freundin schwanger war? Nein. Merkwürdig. Ihr Mann auch nicht. Vielleicht war Ihre Schwangerschaft noch in einem frühen Stadium. Sie war im 4. Monat. Was fällt Ihnen zu diesen 3 Fakten ein? Sie ertrank nicht im Teich. Sie war im 4. Monat schwanger und der Ehemann wusste es nicht. Der Schein trügt. Er ist aber das Solideste, was es gibt. Der Schein ist die Wirklichkeit. Und über ihn hinauszugehen erfordert eine Anstrengung, die fast niemand nötig hat. Die fast immer Tatsachen bloßlegt, die schlimmer sind als der sie ersetzende Schein. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Senor Bentos, ich bin auch gekommen, um Sie um Rat zu fragen. Sie waren ein Freund, ein sehr guter Freund der Verstorbenen, ihres Gatten und auch des Ehepaars Modolell. Sie bildeten beinahe ein perfektes, in sich geschlossenes Quartett. Sie genügten sich selbst, sie ergänzten sich. Es geschieht häufig, dass Quartette nicht wirklich Quartette sind. Genauso wenig wie Trios. Sie waren, soweit ich das mitbekommen habe, in Wirklichkeit ein Quintett. Die 4 kannten sich fast 20 Jahre. Ich bin später dazu gestoßen. Sie waren aber älter und konnten sie wie einen Zuschauer betrachten. Gewiss. Darin lag zum Teil der Reiz unserer Beziehung. Für mich waren sie junge Leute, die mir die Rolle des Schiedsrichters, des Seniors einräumten. Wie Sie sehen, habe ich mich nicht geirrt. Genau auf diese Ihre Rolle als vertrauter Freund, gleichzeitig aber als distanzierter Beobachter möchte ich zu sprechen kommen. Was können Sie mir von diesem Blickwinkel aus sagen, nachdem Sie nun wissen, was tatsächlich geschehen ist? Es ist einfach undenkbar. Das Offensichtliche soll undenkbar sein? Ihre Freundin ist ertrunken. Und das nicht freiwillig. Außerdem war sie schwanger und ihr Mann wusste es nicht. Wenn Sie mir vor 2 Wochen gesagt hätten, es wäre undenkbar, wäre mir das logisch erschienen. Mittlerweile aber handelt es sich um Tatsachen. Nicht undenkbar, sondern wirklich. Ich wiederhole, es ist undenkbar. Wenn Sie Carlotta und Louis gekannt hätten, dann wüssten Sie, wovon ich spreche. Und was die anderen beiden angeht? Was haben denn die damit zu tun? Warum hätte ich es verstanden, wenn ich Carlotta gekannt hätte? Ich hatte einmal mit einer Frau zu tun und dachte, sie sieht so aus, als wäre sie mehrmals beim Trampen auf irgendeiner Autobahn vergewaltigt worden. Dann erfuhr ich, dass sie beim Trampen mindestens 3-mal vergewaltigt worden war. Verstehen Sie? So war Carlotta. Und die Beziehung zu ihrem Ehemann stand in so engem Einklang mit ihrer Wesensart, dass die Ergebnisse der Autopsie schlichtweg unmöglich sind. Es ist mir entweder nicht gegeben, Ihrem feinsinnigen Verstand zu folgen oder aber Ihren Sinn für Humor zu teilen. Wie soll ich also Ihre Aussage verstehen? Es wäre übertrieben klug gewesen, ihm zu antworten oder zu humorvoll. Ich schwieg und er deutete mein Schweigen richtig. Senor Bentos, ich habe den Ehemann festnehmen lassen. Ich legte einen gewissen Rest an Überraschungsfähigkeit an den Tag, allerdings nicht zu viel. Mir war bewusst, dass mich noch ein Nachschlag erwartete. Außerdem müssen alle, die irgendwie in den Mord verwickelt sein könnten, ein Alibi vorweisen. Also, was haben Sie am frühen Abend des 16. Juli gemacht? Genau genommen zwischen 17 und 21 Uhr. Ich bin nicht der, der ich zu sein scheine. Carlotta sah in mir die Reinkarnation des Anubis, des Gottes der Einbalsamierung, des Einbalsamierers von Osiris. Doch ich weiß, dass ich in Wahrheit Osiris bin. Der, der über den Tod triumphiert, da er sich zum Herrscher über die Hölle macht. Deshalb verzichtete ich auf weitere Zeichen der durch heftige Faustschläge auf das Sonnengeflecht des Gewissens ausgelösten Überraschung. Die von Davila verlangte Antwort wusste ich in einem Winkel meines Gehirns gut verwahrt. Also, was tat ich am 16. Juli zwischen 5 Uhr nachmittags und 9 Uhr abends? Aus irgendeiner Schublade zog ich mein altes Anwaltsdiplom, um Louise mit dem Papier eines Hilfsverteidigers zu besuchen. Nehmen wir mal an, das Kind war von einem anderen Mann. Das war es. Was hätte es ihr ausmachen können, es mir zu sagen? Hätte sie sich etwa vor meiner Reaktion fürchten sollen? War unsere Beziehung denn so mies, dass ich eine solche Untat hätte begehen können? Vielleicht dachte sie, das Ganze wäre ausschließlich ihre Angelegenheit. Aber bis zu welchem Zeitpunkt sollte es ausschließlich ihre Angelegenheit sein? Das ergibt keinen Sinn. Der Vorfall ergab zwar keinen Sinn, aber Louise verfügte über kein Alibi. Er arbeitete bei Carlotta in ihrem Antiquitätengeschäft und er hatte die fraglichen Stunden damit zugebracht, Rechnungen durchzusehen und eine Reise nach London vorzubereiten, wo er bei einer Versteigerung englische Antiquitäten erstehen wollte. Eine einsame Arbeit. Ohne Zeugen. Selbst von mir wurde ein Alibi verlangt. Und? Ich verbrachte den ganzen Nachmittag mit meinem Sekretär und Buchhalter viele Kilometer von Canziorana entfernt. Da hast du's. Ich weiß nicht, worauf er mit seiner kurzen Bemerkung anspielte. Ob auf die Übertreibung, dass selbst ich ein Alibi anführen musste, oder auf mein Glück, ein solches zu besitzen. Louise roch nach Gefängnis. Auch wenn er nach außen hin nichts von seiner makellosen Schönheit eingebüßt hatte. Brauchst du etwas? Ich muss raus, hier komme ich um. Man hat meine vorläufige Freilassung gegen Kaution beantragt. Was ist bloß passiert? Alles war in Ordnung und plötzlich ging es bergab. Vor allem ist es wichtig, dass wir Louis' Freilassung auf Kaution erreichen. So gewinnen wir Zeit und machen mit dem Mangel an Beweisen das fehlende Alibi wett. Ich sprach gerade mit dem Verteidiger, als Inspektor Davila anrief. Halb 10 in meinem Büro, 2. Stock, Zimmer 213. Und bitte informieren Sie Ihren Sekretär. Ich möchte Sie beide morgen bei mir sehen. Hermann, mein Sekretär und Buchhalter und ich erschienen zum vereinbarten Zeitpunkt, der zumindest für mich unter einem unbehaglichen Vorzeichen stattfand. Hermann hatte sein Toupet nicht zurechtgerückt. Es saß zu schief, um es eindeutig als Toupet zu erkennen und gleichzeitig zu wenig in der Mitte, um es nicht als solches wahrzunehmen. Hermann glaubte, seine frühzeitige Kahlheit hätte unsere Beziehung zerstört, wobei der Irrtum seiner Vermutung in der Frühzeitigkeit lag. Mit 40 ist nichts mehr verfrüht. Mit 40 sind wir alle für unser Aussehen verantwortlich. Strengen Sie sich an. Alle beide. Hermann schaute angestrengt rein. Er besaß die Seele eines Sekretärs, obwohl er sich wie ein leitender Angestellter kleidete und das nach 20 Jahren Anleitungen und Ratschlägen meinerseits mit gewissem Geschmack. Herr Inspektor, ich habe wirklich sehr wenig mit Carlotta und ihrem Ehemann zu tun gehabt. Sie haben also den ganzen Nachmittag zusammen verbracht. Jeden Nachmittag, an dem die Frau ermordet wurde. Wir verbringen viele Nachmittage miteinander. Das ist mein Beruf. Verstehe. Wollen Sie bitte für einen Augenblick hinausgehen? Hermann erhob sich mit einer für seinen Zustand und das Gleichgewicht des Toupets ungewöhnlichen Behendigkeit und ging ebenso gefügig hinaus, wie er hereingekommen war. Kennen Sie Ihren Angestellten gut? So gut man einen Angestellten kennen kann. Er arbeitet für Sie seit 20 Jahren, wenn ich nicht irre. Er war schon bei meinem Vater beschäftigt. War tüchtig und zuverlässig. Und so habe ich ihn auf die Anforderungen meiner Geschäfte umgeschult. Meine Arbeit ist sehr speziell und von anpassungsfähigen Mitarbeitern abhängig. Er griff nach einer Akte und hielt sie mir unter die Nase. Es war Hermanns Polizeiakte. Jugendgericht, öffentlicher Skandal, mehrere öffentliche Skandale bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, von dem an er nicht mehr rückfertig wurde. Sind Ihnen diese Fakten bekannt? Ja. Wissen Sie, dass er schwul ist? Ich wusste, dass er in seiner Kindheit, in seiner Jugend gestrauchelt war, aber nicht genau inwiefern. Solange er für meinen Vater arbeitete, benachrichtigte ich korrekt. Sie haben nichts Tuntenhaftes an ihm bemerkt? Heutzutage ist es schwierig, das zu bemerken. Da haben Sie völlig recht. Ich weiß nicht, was die Frauen angestellt haben, dass es so viele Homosexuelle gibt. Naja, umso besser für uns, die wir nicht so veranlagt sind. Bleibt mehr für uns, nicht wahr? Ein Glück. Ich werde aus Schaden nicht klug. Als junger Mann war ich ein großer Frauenheld und dachte, ab 40 wirst du schon abstumpfen. Jetzt bin ich 50 und finde sie noch immer umwerfend. Übrigens merkwürdig, dass Ihr Sekretär verheiratet ist. Er hat eine ältere Frau geheiratet. Sie ist für ihn wie eine Mutter. Und sie hilft ihm, den Schein zu wahren. Ein Schwuler ist und bleibt ein Schwuler. Wenn nicht der Ehemann der Mörder ist, muss es der Liebhaber sein. Er hielt meinen Blick stand. Wer war bloß der Liebhaber? Der Vater des Kindes. Ich breitete meine Arme aus, um unzählige Möglichkeiten mit einzubeziehen. Einen riesigen, allumfassenden Horizont. Fällt Ihnen niemand ein? Ich war es nicht. Und nicht, weil es mich nicht gereizt hätte. Carlotta war äußerst attraktiv. Die Leiche war allerdings nicht sehr ansehnlich. Ertrunkene geben nie ein schönes Bild ab. Mit einer Handbewegung wies er mir die Tür. Mit Ihnen bin ich fertig. Sagen Sie Ihrem Sekretär, er soll wieder hereinkommen. Kann ich auf ihn warten? Das ist selbstverständlich. Ich habe ihm nicht viele Fragen zu stellen. Er hat mich beschimpft und angeschnaubt, als wäre ich der letzte Dreck. Das ist eine Berufskrankheit. Ich habe ihm noch einmal gesagt, dass wir den ganzen Nachmittag zusammen waren. Hat er dich denn danach gefragt? Nein, aber er hat es darauf angelegt. In meinen Augen war Hermann ein Dummkopf. Aber ich ergriff mit einer Hand seinen Arm und drückte ihn in der Absicht, ihm etwas mitzuteilen, das von weit her kam und nirgendwo hinführte. Ich schloss die Operation damit ab, ihn in meinem Wagen nach Hause zu fahren und sein bekümmertes Schweigen zu respektieren. Das Leben ist ein Mist, Cholo. Ich biss die Zähne aufeinander, um die Empörung zu unterdrücken, die durch das Hören meines Kosenamens aus seinem Mund ausgelöst wurde. Das Recht dazu hatte er vielleicht früher einmal. Nun aber keinesfalls mehr. Wer sagte, dass das Leben einer Hühnerleiter gleicht? Kurz und beschissen? Konfuzius. Für ihn klang das nicht nach Konfuzius und er stieg mit diesem Zweifel aus dem Wagen. Diese schöne und gepflegte Erscheinung ging in ein gesichtsloses Stiegenhaus eines gesichtslosen Gebäudes in einem ebenso gesichtslosen Viertel. Ich schloss die Augen, um mich nicht erinnern zu müssen. Auf dem Weg zu meinem Treffen mit Pippa und Modulell versuchte ich, meine Gemütsverfassung wieder ins Lot zu bringen. Sie hatten mich zum Abendessen in ein Restaurant am Stadtrand eingeladen. Modulell war lustlos. Und diese Lustlosigkeit machte ihn noch schweigsamer als sonst, während Pippa zu Hochform auflief. Sie hatte ihren Florentinerhut aus gestärktem Stoff nicht abgenommen und zog dadurch Blicke von anderen Tischen auf sich. Pippa war imstande, diese als bewundernde Blicke aufzufassen. Jetzt ist er auf der Suche nach dem Liebhaber. Modulell stocherte mit der Gabel in den Resten des Eissoufflés auf seinem Teller. Und Pippa kniff die Augen zusammen. Wie kommst du da drauf? Wenn der Ehemann nicht der Mörder ist, muss es der Liebhaber sein. Das ist Davilas Theorie. Er ist ein armer Kerl. Aber umso besser für Luis. Das bedeutet, man kann ihm den Mord nicht anhängen. Als wir aufbrachen, ging Pippa noch auf die Toilette. Modulell bewegte sich knapp vor mir zum Ausgang, ein wenig geduckt und kaum auf das Winken einiger Gäste achtend. Vorsicht. Ich glaube, Davila hat es auf dich abgesehen. Ich kehrte mit dem lang gehegten Wunsch nach Hause zurück, es mir bequem zu machen. Doch Herr Mann erwartete mich mit dem Gesichtsausdruck eines aufgeregten Boten. Ich wollte es dir direkt sagen, als wir aus dem Kommissariat kamen. Aber ich war so wütend, dass ich es vergessen habe. Und am Telefon wollte ich es dir nicht erzählen. Was? Sie führen dich als politisch verdächtig. Er hat mir deine Polizeiakte gezeigt. Und das war eine unbedeutende Episode in meiner Jugend. Davila ist ein Trottel, der mit uns Versteck spielen will. Er enthält dir deine Akte vor und mir meine. Und was soll das? Es ist sein Job. Sie haben uns auf Karteikarten in ihren Schubladen. Und das vermittelt ihnen Sicherheit. Du weißt, für dich wäre ich zu allem fähig. Und er warf den Kopf in den Nacken, damit ich das Pathos seiner intimsten Gefühle sehen konnte. Ich strich ihm mit der Hand übers Gesicht und er versuchte, sie zu küssen. Ich zog sie rechtzeitig zurück. Offensichtlich war die Nacht noch nicht zu Ende, obwohl ich sie mit dem letzten Schluck Whisky für beschlossen hielt. Die Polizei hat Modulell verhaftet. Ich brauchte etwas Zeit, um zu begreifen, dass Pippa in der Leitung war. Dann haben sie Luis freigelassen. Verzeihung, Pippa, das war unpassend. Es ist eine Tragödie. Irgendwie versuchte sie, den Tonfall zu finden, den eine Schauspielerin des Actors-Studio in einer ähnlichen Situation verwendet hätte. Sag, wusstest du etwas davon, dass Modulell und Carlotta ein Verhältnis miteinander hatten? Sag mir um Himmels Willen die Wahrheit. Es ist nicht der Moment für falsche Zurückhaltung, falsche Scham. Nein, ich wusste es nicht. Was mich erschreckt, ist das schuldbewusste Gesicht Modulells, als sie ihn abholten. Würdest du an meiner Stelle aufs Kommissariat gehen? Am vernünftigsten wäre es, einen Anwalt zu nehmen. Das habe ich schon gemacht. Bis morgen kannst du nichts mehr unternehmen. Mir fällt die Decke auf den Kopf. Es war klar, was ich jetzt zu sagen hatte. Wenn du nicht allein sein willst, kannst du zu mir kommen. Ich möchte dich nicht stören. Dein bloßer Verdacht, du könntest mich stören, würde mich schon kränken. Eine halbe Stunde später spazierte sie durch mein Wohnzimmer, trank meinen Nockendun, riss meine Aufmerksamkeit an sich, verhinderte meinen Schlaf und forderte den Einsatz meiner Intelligenz oder meiner Gefühle, um mit ihr zu diskutieren oder sie zu bemitleiden. Luis war ihrem Urteil nach ein Pantoffelheld ohne Persönlichkeit, der in Carlotta vernarrt gewesen war, und hinter dieser Hingabe verbarg er seine Unfähigkeit, sie zu befriedigen. Und ich beziehe mich nicht auf Sex, verstehst du? Das wäre zu einfach. Carlotta war die Gier schlechthin. Denk dran, wie sie uns aussaugte, vor allem die Schwächeren. Ich verstand es, mich besser zu wehren. Ich bin nicht umsonst eine Frau. Entweder sie stand im Mittelpunkt oder sie spielte nicht mit. Ich erwartete gespannt, dass sie auf ihren Mann zu sprechen kam. Und sie tat es wie eine Frauengestalt von Eugene O'Neill. Ich habe Modulell mein Leben geopfert. Für den Anfang war das gar nicht übel, obwohl die Formulierung überraschend und eindeutig überzogen war. Für sie bedeutete Modulell ihr Leben zu opfern, dass sie mit ihm fast jeden Abend essen ging und seine Koffer packte, wenn er verreiste. Ohne mich ist er aufgeschmissen. Ich muss ihm sogar die Unterhosen kaufen. Pippas Tragikomödie enthüllte mir, dass sie in der Lage war, sich unbefriedigt zu fühlen, wozu ich sie nicht für fähig gehalten hätte. Ich habe nichts für Personen übrig, die mit sich selbst oder den anderen unzufrieden sind. Von denen, die mit sich selbst unzufrieden sind, pflege ich zu denken, dass sie völlig recht haben. Und diejenigen, die mit den anderen unzufrieden sind, halte ich für geistig minder bemittelt, für unreife Einfallspinsel, die auf eine Rechtfertigung von außen warten. Mehr als einmal habe ich gespürt, dass da etwas nicht stimmte. Warum war Modulell so darauf aus, Luis und Carlotta zu sehen? Warum ergriff er immer ihre Partei, wenn wir uns stritten? Das war bloße Höflichkeit. Nein. Früher hatte ich so meine Vermutungen. Jetzt füge ich die Teile aneinander und alles passt zusammen. Ehrlich gesagt, Pina, traust du Modulell wirklich einen Mord zu? Ja. Du sagst doch wohl nicht im Ernst. Doch. Das ist mein voller Ernst. Signor Modulell bestritt, der Vater des Kindes zu sein und hielt daran auch während eines Kreuzverhörs mit dem Ehemann fest. Allerdings ohne besonderen Nachdruck. Er hat niemanden überzeugt. Wenn alles eine Frage des Nachdrucks ist, ist er verloren. Den hat er nicht. Das ist doch mein Eindruck. Er ist nicht gerade ein dankbarer Fall. Hat er wenigstens ein Alibi? Kein sehr stichfestes. Er war an dem fraglichen Nachmittag auf einer Baustelle gewesen. Doch es fällt ihm schwer, die dort verbrachten Stunden genau einzugrenzen. Und so bleibt ein ausreichender, wenn auch knapper Zeitraum übrig, in dem er nach Canfranc zurück hätte fahren können. Wenn er stur bleibt, kann er jedenfalls durchkommen. Der Ehemann ist schlechter dran. Ich musste an unsere Irlandreise denken. Wir hatten einen wunderschönen Ausflug mit dem Rad unternommen. Modulell mit seinem sportlichen Fahrstil immer vorne weg und ich hielt mich bei der Rückfahrt zu unserer Unterkunft dicht hinter ihm. Der Gasthof bot einen idyllischen Ausblick auf einen sich windenden Fluss. Und er war berühmt, weil General de Gaulle auf einer seiner Abschiedsreisen vom Leben dort übernachtet hatte. Ich sprach mit Modulell über de Gaulle, während wir auf die anderen warteten und uns ins Gras legten. Von de Gaulle kamen wir auf den Fluss zu sprechen und von dem Fluss auf die völlige Ahnungslosigkeit, was unseren eigenen Tod betraf. Und schließlich auf die durch unser eigenes Scheitern verursachte Melancholie. Es ist schon verhängnisvoll, schuld an den Verirrungen der eigenen Gefühle zu sein, weil sie doch scheinbar unser Ureigenstes sind. Das, was wir wirklich besitzen und wovon wir besessen sind. Modulell war gerührt und öffnete mir sein widersprüchliches Herz. Manchmal habe ich das Gefühl, mich in allem geirrt zu haben. Ich taube zu nichts. Wirklich. Zu nichts. Zwei Tränen flossen aus seinen Augen. Tränen, die ich sanft mit meinem Finger wegwischte, während ich versuchte, mein Gesicht seinem zu nähern. Eine Geste, der er, wenn auch matt, auswich. Und genau in dem Augenblick zeichneten sich auf der anderen Seite des Flusses die Umrisse der Nachzügler ab. Wer will noch Nachtisch? Danke, ich hab genug. Die Radsportler waren müde. Und die beiden Frauen störte der Geruch des im Kamin schwelenden Torfs. Ich setz mich rüber. Im Fernsehen läuft noch ein alter Film mit John Crawford. Nachdem Louise, der uns freundlicherweise Gesellschaft leisten wollte, ins Bett ging, waren Modulell und ich allein. Ich schwieg in der Hoffnung, er würde die Gelegenheit nutzen und mir die nötige Erklärung zu dem, was er am Fluss angedeutet hatte, geben. Aber er sprach nicht, sondern wünschte sich wohl seinerseits, ich würde es tun. Die Klarheit des Gewässers hat unser eigenes Bedürfnis zu reden angeregt. Ich fühle mich nicht erst jetzt zu dir hingezogen. Und ich glaube, dir geht's genauso. Ja, nein, es ist absurd. Ich bin nicht schwul. Was heißt das schon, schwul zu sein? Ihm fiel kein Argument ein. Und ich nützte die Gelegenheit, um mich ihm zu nähern. Zwischen der Möglichkeit, ihn über sein Haar zu streichen oder hinter ihm stehend die Hand auf seine Schulter zu legen, entschied ich mich für die zweite. Was machst du? Lass mich. Und er sprang auf und verließ den Salon, ohne mich anzusehen. Ich döste einen Großteil der Nacht vor mich hin, in der Hoffnung, der nächste Tag würde es mir ermöglichen, einen Gutteil der über 3 Jahre gehegten Liebesträume zu verwirklichen. So lange kannte ich das Quartett schon. Ich stand als Erster auf und holte die tägliche Ration Torf. Dann machte ich Kaffee und Toast. Jeden Tag so ein Frühstück und auch noch so gut. Das ist einfach unbezahlbar. Ich verspreche dir, zur Belohnung kaufe ich dir bei unserem nächsten Ausflug die beste Bruyère-Pfeife in ganz Irland. Modulell und Carlotta kamen nicht nach unten. und ich glaubte, die nötige Zeit und Abgeschiedenheit zu finden, um Modolels Zurückhaltung endgültig zu besiegen. Ich ging in das obere Stockwerk und als ich die Dusche hörte, vermutete ich, Carlotta wäre im Bad. Ich wandte mich zu dem Zimmer von Pepa und Modolell und öffnete die Tür in fiebriger Erwartung. Was ich sah, waren Carlotta und Modolell, die sich küssten und liebten. Sie mit anmutiger Hingabe, wenn auch nicht leidenschaftslos. Und er mühte sich ab wie ein geiler Maurer im Hinterzimmer eines Ausflugslokals. Mit einem Lächeln wandte sich Carlotta zu mir. Sind unsere Toasts fertig? Sind sie. Ach, was täten wir nur ohne dich? Ich verbrachte den restlichen Morgen traurig und sehr in mich gekehrt, sodass Carlotta annahm, die entdeckte Untreue würde mich quälen. Und so sorgte sie nach dem Mittagessen im Restaurant Uchtraut dafür, dass wir eine Weile allein waren. Ein schönes Kleid. Es erinnert mich an jenes, das die ertrunkene Ophelia von Everett Millay trug. War Millay nicht auch mit Ruskin befreundet? Das hast du mir, glaube ich, mal erzählt. Alles, was ich über die Prä-Raphaeliten weiß, weiß ich von dir. Sie waren sehr gut befreundet. Aber der Maler hat im Kleid die Frau ausgespannt. Kennst du sein Bild, die Rettung? Hängt das nicht in der Tate Gallery? Nein, in Melbourne. Es ist ein profanes Bild. Die erste und beinahe einzige Huldigung der Malerei an die Feuerwehrmänner. Die Hauptfigur ist ein Feuerwehrmann, der soeben ein paar Kinder vor dem Verbrennen gerettet hat. Und im Hintergrund sieht man die Feuersintrust. Es ist nicht nur eine Sozialstudie, sondern auch ein veristisches Gemälde. Denn Millay hat sein Atelier in Brand gesetzt, während er malte, um den hellen Schein der Flammen getreu wiedergeben zu können. Nein, ich kenne es nicht. Willst du dich damit in die Was oder wen gegenüber? Bitte Antwort. Mir zum Beispiel. Dir, Untreu? Mit dieser Antwort hatte sie nicht gerechnet. Eine tatsächlich verblüffte Ophelia auf der Landstraße von Uchtraut nach Clifton. Und ohne zu wissen warum, näherte ich mich ihr, fasste sie um die Taille und küsste sie mit einer entschiedenen und dennoch gezügelten Leidenschaft. Im Gegenzug erhielt ich einen feuchten, vollkommenen Kuss, der mir den Mund mit Sinnlichkeit und das Hirn mit Bitternis erfüllte. So begann die Geschichte meiner Affäre mit Carlotta. Jene Erregung, die aus Groll gegen Modolell entstanden war, zwang mich zu einem höflichen Kompromiss, der sich über mehrere Monate hinzog. Du hast mich überrascht. Ich habe immer gedacht, du bist ein verkappter Homosexueller. Einer, der seine Neigung nie auslebt aufgrund einer intellektuellen Eleganz. Carlotta war sexuell nicht anspruchsvoll. Aber sie verlangte Zuwendung und bemühte sich, unsere Beziehung mit sämtlichem Beiwerk, das einen handfesten Ehebruch kennzeichnet, auszustatten. Als sie mir die kleine Anubis-Statue aus dem Louvre mitbrachte, behauptete sie, dass mir Anubis besser anstand als Osiris. Die wichtigen Gottheiten mag ich nicht. Sie waren für mich immer übertrieben. Anubis ist ein Mann mit einem Hundegesicht. Wenn ich mich jetzt zurückerinnere und vergleiche, scheinen mir die ungeschlechtliche Carlotta, die mich wegen ihres präraphaelitischen Äußeren verführt hatte, oder die wie Ophelia ertrunkene Carlotta interessanter als eine Carlotta in der Rolle einer gewöhnlichen Geliebten. Auch wenn ich sie in dieser dritten Rolle loben muss. Als ich jedoch feststellte, dass sich Modolell endgültig zurückzog, wurde meine Aufopferung zwecklos. Ohne sichtbaren Ausweg oder Ziel war es eine absurde Situation geworden. In dieser emotionalen Unentschiedenheit zwischen Wollen und Nichtwollen, zwischen Können und Nichtkönnen, schlug mir Carlotta jenes Treffen in Ciurana vor. Wenn sie in den Lungen Seifenwasser aus der Badewanne hatte, wie kam es dann, dass sie zum Zeitpunkt ihrer Auffindung wie eine Dame aus alten Zeiten gekleidet war? Zwar hielt sich die Presse in ihrer Berichterstattung aufgrund des Einflusses der Familien von Carlotta, Louise, Modolell und Pepa ziemlich zurück, aber man wusste doch ausreichend über den Fall Bescheid, sodass ich vor Gericht ganz unbekümmert darüber sprechen konnte. Carlotta mochte diese Art von Spielen. Im Sommer war sie imstande, sich als Clytemnestra zu kleiden und im Winter als Lady Hamilton. Der Richter war bei der Aufnahme von Botschaften langsam, aber sehr bestimmt, wenn er welche abgab. Würden Sie behaupten, dass Carlotta richtig im Kopf war? Das würde ich von niemandem behaupten, Herr Richter. Ich weiß nicht, was der Richter für ein Gesicht machte, als er die Kaution Modolells mit 1 Million festlegte und die unbedingte Haft von Luis verfügte. Carlottas Gatte hatte niemanden, der um ihn trauerte, zumindest nicht innerhalb des restlichen Quartetts, wo Pippa die Freilassung Modolells als einen klaren Beweis dafür auffasste, dass ihr nicht einmal Gott selbst ihren Ehemann ins Gefängnis stecken konnte. Und Luis? Was wird aus ihm? Sie werden schon die Kastanien für ihn aus dem Feuer holen. Er soll schauen, wie er zurechtkommt. Wie kannst du sowas sagen, Pippa? Es war alles ein Missverständnis. Eine routinemäßige Amtshandlung. Der Schein trügt. Da gibt es keinen Zweifel. Und sollte es einen gegeben haben, wäre der Selbstmord von Luis, der sich in seiner Zelle aufgehängt hatte, Grund genug, um meine Behauptung zu bestätigen. Dieser Ehemann mit seinem ständig strahlenden Lächeln und der Haltung eines Leibwächters war in Wahrheit ein Schiffbrüchiger in weiß Gott welchen Meeren innerer Beklemmung. Für die Familie waren wir die Schuldigen, die schlechten Freunde, die ihn auf den falschen Weg gebracht und schließlich verlassen hatten. Luis Selbstmord war für sie der Beweis seiner Unschuld. Für Dabila und den Herrn Richter dagegen das Eingeständnis seiner Schuld. Als ich die Grabsteinplatte auf die Familiengruft von Luis senkte, hatte auch das Quartett sein Ende gefunden. Pippa und Modolell interessierten mich nicht mehr. Und dennoch nahm ich Pippas Einladung zum gemeinsamen Frühstück in einer kleinen Milchbar an. Das Leben muss gelebt werden. Ja, da hast du wohl recht. Ja, es muss gelebt werden. Das ist die Lektion, die ich aus der ganzen Geschichte gelernt habe. Morgen schon packen wir die Koffer und begeben uns auf eine unserer Reisen. Auf die Fidschi-Inseln zum Beispiel. Oh, dort hat es vor kurzem einen Staatsstreich gegeben. Dort auch? Bist du sicher? So ein Mist. Dann fahren wir eben auf die Malediven oder die Seychellen. Auf den Seychellen gibt es ebenfalls innenpolitische Spannungen. Und auf die Malediven zu kommen, ist wegen der Auseinandersetzung zwischen Singalesen und Tamilen schwierig geworden. Ist ein Tamile nicht ein Affe? Du verwechselst ihn mit einem Mandrill. Die Tamilen sind eine Volksgruppe. Wie schrecklich. Die Inseln sind längst nicht mehr das, was sie einmal waren. Dann fahren wir eben nach Genf. Ich beglückwünsche dich zu deiner Wahl. Das ist ein sicherer Platz. Kommst du mit uns? Tut mir leid. Ich habe einen Auftrag. Ich muss arbeiten. Ihre Erleichterung war offensichtlich. Ohne mich konnten sie ein neues Leben beginnen und gemeinsam in der Würde altern, die ihnen ihre Arterien zugestehen würden. Ich schloss die Augen, um nicht mit ansehen zu müssen, wie sich Pippa ihren dritten Biskuitkrapfen einverleibte. Ich habe in letzter Zeit viel nachgedacht. Das war in ihrem Fall doppelt gefährlich. Denken und viel. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass wir mit dem Feuer gespielt haben. Wir sind fast 40 und leben so, als hätten wir keine Wurzeln. Carlotta hat uns ihren Lebensstil aufgezwungen. Aber jeder Mensch braucht Wurzeln. Das klang wie das perfekte Ende einer im tiefen Süden angesiedelten US-Fernsehserie. Wenige Jahre nach dem Sezessionskrieg. Und dann zwang Pippa mich, die Augen zu öffnen. Nicht mit dem, was sie tat, sondern mit dem, was sie sagte. Modulell und ich. Wir bekommen ein Kind. Ich merkte, dass ich schwitzte. Und abgesehen von der plötzlichen Beklemmung blockierte eine Empörung gegen mich selbst meine gesamte Denkfähigkeit. Eine Empörung wegen meiner verräterischen Körpersprache, die eine innere, von meinem Gehirn beharrlich geleugnete Unruhe nach außen kehrte. Carlotta und ich waren in getrennten Autos in der Nähe von Canciorana angelangt. Dann stieg ich in ihren Wagen und wir fuhren über einen einsamen Feldweg zum Landsitz. So vermieden wir die Begegnung mit den Pächtern, die sich allerdings zu dieser Abendstunde wohl schon in ihren Häusern im Dorf befanden. Carlotta hatte eine Überraschung für mich und ihr schien die Atmosphäre von Canciorana dafür passend. Viel eher als meine Wohnung oder eine dieser mit vielen Spiegeln ausgestatteten Suiten in einem Meublé, wo sie sich manchmal in einer kapriziösen Anwandlung mit mir verabredete. Es handelt sich um eine sehr literarische, oder? Sehr filmreife Überraschung. Je nachdem. Nachdem das sexuelle Protokoll erfüllt war, kam unweigerlich die Sequenz, in der wir ausgestreckt auf dem Bett liegen blieben, das Gesicht zur Decke gedreht, in einem dankenswürdigen Abstand voneinander. Denn die Vorstellung, Carlotta könnte zu jenen Menschen gehören, denen es gefällt, sich nach dem Auf und Ab des Liebesakts klebrig ineinander zu verknäulen, wäre für mich schrecklich gewesen. Sieh mich an. Ich sah sie an. Sie war sie selbst, da gab es keinen Zweifel. Ein Botticelli oder ein präraffaelitischer Akt in den Malvenfarben der vorgerückten Abenddämmerung. Gibt es nichts Neues an mir? Gab es schon. Aber zu diesem Zeitpunkt sah ich es nicht. Sie stand auf, stellte sich vor den großen Spiegelschrank und drehte sich zur Seite. Und dann sah ich es. Trotz des Zwielichts. Und jetzt? Fällt dir wirklich nichts an mir auf? Ich hatte mich im Bett aufgerichtet, allerdings nicht, um besser sehen, sondern um besser denken zu können. Ich bin in anderen Umständen. Diese sanfte Wölbung, die bis zum Schambein hinabreichte, so fein, dass sie auf den ersten Blick nicht zu sehen war, war der Beweis. Es ist deins. Was ist meins? Unser Kind. Ein Lächeln spiegelte sich auf ihrem Gesicht. Ein Lächeln, das mir unnötig blutrünstig erschien. Wie die sinnlose Blutgier von jemandem, der lächelt, nachdem er dich kastriert oder dir irgendeine andere grausame Verstümmelung angekündigt hat. Mich schmerzten mein Bauch und mein Geschlecht. Als wäre ich schwanger und stünde kurz davor zu gebären. Sie kam zu mir zurück, kniete sich vor mir nieder, nahm meine Hände in die ihren und streckte ihr Gesicht voll sehnsüchtiger Erwartung dem meinen entgegen, das geschützt im Halbdunkel lag. Wir werden ein Kind haben. Werden Wurzeln schlagen. Unsere. Ich sage dir das nicht, damit du dein Leben änderst. Ich verlange nichts von dir. Nur, dass du dich auch darüber freust, dass es endlich etwas gibt, was uns für immer verbindet. Dieser übelriechende, umherschwimmende Fötus, schleimig wie der Auswurf eines Huhns, sollte uns für immer verbinden. Es war ein anderes, bedrohliches und vernichtendes Ich, das mir Zeit und Raum rauben würde, das Recht auf mein eigenes Selbst. Ich sage es dir, damit du dich in aller Ruhe freuen kannst. Nein, sag nichts. Nichts. Wir werden in ein paar Tagen wieder darüber reden. Sie sprang aus dem Bett und ging zur Badewanne, die mit Wasser und duftenden Salzen gefüllt seit Beginn unserer Liebesdebatte auf sie wartete. Ich hatte plötzlich rasende Kopfschmerzen. Auf einmal gab das Spiel nicht nur seine Beschränktheit preis, sondern bedrohte mich mit dieser Verschwörung zwischen Carlotta und ihrem Fötus, zwischen dem kannibalischen Weib und ihrem schmarotzenden Ungeziefer. Dieses nach Leben gierende Wesen, das in ihrem Bauch brodelte, mit ozeanischen Augen und einem Mund, der mein eigenes Leben aufsaugte, war besonders hassenswert. Bis zu diesem Moment kann ich erzählen, was geschah. So als würde ich es nochmals durchmachen. Aber dann sehe ich mich ein ums andere Mal in der schwierigen Lage, zwischen zwei durchaus unterschiedlichen Varianten zu wählen. Varianten, die vielleicht entstanden sind, um die anderen im Notfall irre zu führen oder ganz einfach, um mich selbst zu verwirren. In der ersten Variante springe ich aus dem Bett und erreiche das Badezimmer, wo Carlotta in zitronenduftendem Wasser schwamm. Und mehr als zuvor sehe ich diesen schuldhaften, feuchten Bauch. Und es scheint mir, als könnte ich unter der Haut, die ich als durchscheinend bezeichnen würde, die übelwollende Gegenwart des bocksfüßigen Kindes erblicken. Die Ausgeburt des Teufels höchstpersönlich. Und auf eine belanglose Äußerung Carlottas antworte ich mit Schweigen, stelle mich hinter sie, lege meine Hände auf die nassen und schaumbedeckten Schultern Carlottas und genau in dem Moment, in dem sie mir vertrauensvoll eine Hand entgegenstreckt, tauche ich sie mit aller Kraft, die mir das Gewicht meines Körpers erlaubt, unter Wasser. Vergeblich versucht ihr Körper, sein Recht auf Leben einzufordern. Für mich ist er nur mehr ein lästiges Hindernis, das mir die Rückkehr zu mir selbst und zu meiner früheren Situation vereitelt. Und je schneller sie aufhört zu zappeln und unter Wasser zu röcheln, desto besser. Und so geschieht es. Die Badewanne strahlt einen seltsamen Frieden aus, als der Körper, so als würde er sich eine letzte Bewegung gestatten, an die Oberfläche kommt. Bauch und Gesicht zur gleichen Zeit. Ein zweifach toter Bauch und ein Gesicht, in dem sich Erstaunen und Entsetzen widerspiegeln. Ein Gesicht, das dem der Ophelia auf dem Gemälde von Everett Millais gleicht. Aber vielleicht war es nicht so. Und ich stehe vom Bett auf und flüchte. Bewege mich nicht in Richtung Badezimmer, sondern zum Haustor hin. Denn ich weiß, dass, wenn ich es öffne, Modulel dort stehen wird. Wie ein als Mörder verdungener Prinz. Und es wird genügen, ihm mit einer Kopfbewegung den Weg zum Badezimmer zu weisen. Und er wird ergeben folgen wie ein Diener, dessen Verstand ausgelöscht ist. An der Türschwelle warte ich, dass er seinen Weg nimmt. Warte auf die erstickten Schreie, den ungleichen Kampf und auf die Rückkehr des Prinzen mit nasser Kleidung und offenen, vom Verbrechen getränkten Händen. Doch egal, ob das eine oder das andere oder beides gleichzeitig geschah, ich nehme jedenfalls das Ophelia-Kleid aus dem Schrank und breite dieses Totenhemd auf dem Bett aus, in Erwartung auf den sorgfältig im Badezimmer getrockneten Körper. Mit zwei Händen. Mit vier Händen. Danach war es mühsam, aber passend, die Tat mit einem Trauerzug abzuschließen, der an das Ufer des Teiches führte. Und als der Körper Carlottas mitsamt ihrem Kind unterging, war mir bewusst, dass ich eine ästhetische Pflicht erfüllte, dass ich diesem so erhabenen Geist eine letzte Ehre erwies. Und gleichzeitig zerbrach ich so alle nur erdenklichen logischen Zusammenhänge für diese meuchelnde Meute der Gesetzeshüter, die im Begriff war, sich auf diese private Affäre des Quartetts zu stürzen. Wochen nach dem Selbstmord von Louise und wenige Stunden, nachdem ich eine Ansichtskarte von Pippa und Modulel aus Genf erhalten hatte, stattete mir Inspektor Dabila einen letzten Besuch ab. Die Karte von Pippa und Modulel lehnte in ihrer Leichtigkeit an der Anubis-Statue. Ich erwähnte sie dem Inspektor gegenüber und er lenkte erstmals sein Augenmerk auf diese seltsame Figur. Was ist denn das? Was für ein merkwürdiges Geschöpf. Eine niedrige ägyptische Gottheit. Ein Hund? Ein Hundemensch. Oder ein Menschenhund. Oder ein Mensch mit dem Aussehen eines Hundes. Oder ein Hund mit dem Aussehen eines Menschen. Letztendlich ein Gott. Der Hund ist ein Sinnbild, das immer mit der Hölle in Verbindung steht. Er ist Führer des Menschen in der Nacht des Todes. Die Mexikaner vor Kolumbus begruben ihre Toten mit lebendigen Hunden, damit diese sie ins Jenseits begleiteten. Die Hunde waren sicherlich glücklich. Es gibt keine treueren Wesen als Hunde. Die Anubis-Statue zog ihn an. Aber sie hatte seinen erläuternden Gedankenfluss unterbrochen, mit dem er seinen Besuch rechtfertigen wollte. Ich schulde Ihnen eine Erklärung. Dabila war im Grunde ein wohlerzogener Beamter, den es störte, stören zu müssen. Und der bestrebt war, dass sich sämtliche zurückbleibenden Missverständnisse in Wohlgefallen auflösen mögen. Ich wusste von Anfang an, dass der Ehemann der Mörder war. Das konnte man an den Fingern einer Hand abzählen. Die Dinge geschehen nicht einfach so. Manchmal jedoch ist das Offensichtliche nicht gleich als solches zu erkennen. Es hängt vom Fall ab, von den Personen. Sie wissen schon, was ich meine. Nein. Nun, es ist alles ganz klar, Senor Bentos. Und es ist unglaublich, dass Sie mit Ihrer Lebenserfahrung nicht darauf gekommen sind. Nicht alle Verdächtigen sind gleich. Ich schreie irgendeinen armen Kerl an oder verpasse ihm ein paar Ohrfeigen und er rückt mit allem heraus. Das war hier nicht der Fall. Wohlerzogenen Leuten muss man höflich begegnen. Man muss sich auf ihre Ebene begeben und sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Verzeihen Sie, dass ich Sie über Gebühr belästigte. Aber bitte hören Sie auf mich. Trennen Sie sich von Ihrem schwulen Sekretär. Früher oder später werden Sie dafür büßen. Der Fall war abgeschlossen. Als Dabila bereits eine soeben aus meinem Zimmer und unserem Leben gegangene Erinnerung war, nahm ich nochmals die Ansichtskarte von Pippa und Modulel zur Hand und las sie. Pippa hatte den Großteil geschrieben. Modulel war bereits zu Modo geworden. Pepas besitzergreifende Absichten kannten keine Grenzen. Vor allem, seit sie sich von den unausgesprochenen Verhaltensnormen des Quartetts befreit hatte, von der Vormachtstellung Carlottas und meiner Eigenschaft als Führer in Höllen, Paradiesen und Boutiquen. Modo hatte liebenswürdig zu mir sein wollen und eine Randbemerkung hinzugefügt. Was für ein Verfall. Zu Carlottas Lebzeiten und solange das Quartett bestand, wäre eine solche Derbheit undenkbar gewesen. Aber das Schlimmste fehlte noch. Unterhalb der Randbemerkung von Modo stand noch ein endgültiger Kommentar von Pippa. Alles in Ordnung. Alles in Unordnung. Im Spiegel ist mein alter Bruder, der über die Zeit, die er mit mir verbringt, Buch führt. Dieser andere, der älter wird und mich sehnsüchtig anblickt. Der meinen Blick braucht, um sich lebendig zu fühlen. Dieser andere, der mir Sehnsucht abverlangt. Und der mir den Wunsch vorgaukelt, in die Kindheit zurückzukehren. Gleich an der Flucht nach hinten. Da die Flucht nach vorne über den Spiegel hinaus unmöglich ist. Und dieser andere lehrt mich stets die Furcht vor der Liebe und vor dem Altern, bis ich ihn beruhige, wenn ich ihn küsse. Meine eigenen Lippen küsse. Und aus dieser Berührung entspringt ein gespenstischer Hauch. Weisen, die auf Erden gewesen sind. Ich bin nicht der, der ich zu sein scheine. Und was soll man zum unerschütterlichen Kampf der algerischen Kommunisten sagen? Das Quartett von Manuel Vázquez Montalbán aus dem Spanischen von Teres Moser. Hörspielbearbeitung Matthias Kunkel. Die Rollen und ihre Darsteller: Senor Bentos, Gottfried John. Inspektor Dávila, Walter Renneisen. Carlotta, Katharina Palm. Pepa, Caroline Schreiber. Luis, Peter Davor. Modulell, Herbert Schäfer. Anwalt, Axel Gottschick. Richter, Hans Schulze. Hermann, Wolfgang Rüther. Technische Realisation, Markus Hassler und Matthias Fischenich. Regieassistenz, Ariane Skupsch. Regie, Matthias Kunkel. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 1999.